50 Taler, bares Geld, kommt man bald dazu verschlossen. Ist ein Ding, das harte Feld, wenn sie uns die Haare tossen. Ob was fort ist, bleibt nur fort, kann man doch am anderen Ort alles doppelt wieder sparen. Lass die 50 Taler, 50, 50 Taler fahren. Was fort ist, bleibt wohl fort, kann man doch am anderen Ort alles doppelt wieder sparen.